Test 2, 3. Können Sie mich verstehen? Gut. Ich schalte jetzt die Aufnahme ein. Es ist der 5. Mai 2020, 9.32 Uhr. Erste Vernehmung des Beschuldigten Tino Maurer durch Kriminalhauptkommissarin Annalena Hagedorn. Herr Maurer. Können Sie mich Mörtel nennen? Dies ist die erste beschuldigte Vernehmung nach Paragraf 136 der Strafprozessordnung. Sie haben das Recht, einen Anwalt zu diesem Gespräch hinzuzuziehen. Es steht Ihnen frei, sich zur Sache zu äußern. Haben Sie diese Rechte verstanden, Herr Maurer? Alle sagen Mörtel. Bei Herr Maurer fühle ich mich überhaupt nicht angesprochen. Herr Maurer, möchten Sie einen Anwalt? Können Sie nicht zu mir reinkommen? Die räumliche Trennung ist eine Hygieneschutzmaßnahme. Sie hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit und Verwertbarkeit dieser Vernehmung. Sprechen Sie einfach in das Mikrofon und beantworten Sie meine Fragen. Wollen Sie einen Anwalt? Nein, aber ich möchte mich zu der Sache äußern. Ich höre. Nur wenn Sie zu mir reinkommen. Ich rede nicht mit dem Mikro. Dann müssen Sie einem Schnelltest zustimmen und wenn der negativ ist... Okay, Hauptsache Sie kommen zu mir. Die Vernehmung wird unterbrochen. Der Ausbruch. Kriminalhörspiel von Jutta Profeit. Da sagt doch glatt mein Anwalt, ich soll mich schon mal in der Werkstatt anmelden, weil das mit meinen Vorstrafen wohl für 2 bis 3 Jahre reichen wird. Die Holzwerkstatt ist schon okay. Zuletzt haben wir Nistkästen gebaut. Wenn ich hier rauskomme, bringe ich Oma einen Meisenkasten mit. Mann, Mörtel, du denkst schon wieder ans Rauskommen. Und ich weiß noch nicht mal, wie lange ich krieg. Mörtel, Post für dich. Danke, Frau Meier. Für mich nichts dabei, wa? Musst halt selbst mal jemanden schreiben, dann bekommst du auch Antwort. Ich bin nicht so ein Weichei wie Mörtel. Oma ist die Einzige, die mir schreibt. Also bei ihr habe ich die letzten Jahre gewohnt, bis ich wegen der Sache mit dem Fluchtwagen verknackt wurde. Ich habe den Unfall nicht verschuldet. Hatte grün. Hat das Gericht ja auch festgestellt. Es war echt Pech, dass der LKW über Rot gefahren und voll in die Beifahrerseite gekracht ist. Aber das wissen Sie ja bestimmt aus meiner Akte. Ihre beiden Beifahrer waren sofort tot. Das Geld wurde nie gefunden. Für Sie gab es 2 Jahre Haft, von denen Sie 1,5 abgesessen haben. Ihre Sozialprognose war sehr positiv. Bis Sie vor 5 Tagen ausgebrochen sind. Können wir an dieser Stelle weitermachen? Meine Oma hat geschrieben, dass sie jetzt im Heim wohnt und das Haus verkauft wird. Deshalb musste ich raus. Und weil Sie was Dringendes zu erledigen hatten, sind Sie mal eben so aus der JVA rausspaziert. Hat ein paar Tage gedauert, bis das ging. Das war total schräg, weil ich mir tagelang das Hirn geflattert habe, wie ich das bloß machen soll. Ich habe kaum gemerkt, dass die Schließer immer nervöser wurden, bis dann plötzlich überall Leute in so komischen Raumfahreranzügen rumliefen. Sie meinen die Handwerker, die die Sicherheitsabtrennung und Hygieneschilds anbringen sollten? Er hat ja keine Ahnung, was draußen abgeht. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie im Knast nichts von der Pandemie gehört hatten. Naja, die Nachrichten gucke ich nicht so. Mich interessiert immer eher Sport. Wie krass das alles war, habe ich erst kapiert, als ich schon draußen war. Also... Ich habe dann auf die Handwerker im Klo gewartet. Endlich fertig. Ich schwitze wie Schwein in dem Schutzanzug. Würde am liebsten direkt hier duschen. Was? In der Rudeldusche im Knast? Nie im Leben würde ich mich hier ausziehen. Na dann, lass nichts liegen. Sonst nimmt einer noch eine Plexischerbe als Messer und du ziehst hier ein wegen Beihilfe. Ein Traum, Alter. Vergiss die Kettenreste da hinten nicht und guck mal nebenan nach, ob bei den Klos noch was liegt, ja? Ja, ja, doch. Alles klar. Zigarettenqualm stinkt's hier. Das ist ja wie in der Berufsschule. Oh Mann, muss ich gerade den Großen erwischen? Raus aus dem Ärmel. Arsch hoch. Her mit dem Teil. Justin? Voll eklig, verschwitztes Zeug. Justin, du mach mal hin. Sorry wegen des Knebels und überhaupt, ich hoffe, sie lassen dich bald raus. So. Jetzt noch Kapuze, Maske und Visier auf. Und los. Mensch, Justin. Ich dachte schon, du wolltest hierbleiben. Nimm mal bitte den Kasten. So, hier lang geht's raus. Und dann sind sie da einfach so rausspaziert, ja? Ja, beinahe. Also erst dachte ich, die merken echt nichts. Die lassen mich laufen. Aber dann... Stopp. War das ein Schreck. Wollen Sie Ihre Sachen nicht mitnehmen? Portemonnaie, Handy? Ah, ja, sorry. Fast vergessen. Okay, hier unterschreiben bitte. Das war der Knaller. Habe ich da halt irgendwie runtergekrakelt. Aha. Auf Wiedersehen. Und dann war ich draußen. Nur mach mal hinne. Justin, willst du den Scheiß nicht ausziehen? Egal. Hauptsache los. 21 Corona-Patienten. Chefärztin Katrin Konrad leitet mit der Lungenklinik nun auf. Boah, ich kann den Scheiß mit der Seuche nicht mehr hören, echt. Mach mal einen anderen Sender, bitte. Zusammenhang mit dem Coronavirus deutlich nach oben. Nee. Und noch einen anderen? Das Virus bei der Katze, das Coronavirus, macht eine völlig andere Erkrankung. Nee, noch was anderes? Na gut, sprechen muss ein Zigarettenbasen fallen weg, Bier trinken fällt weg. Na, die schönen Seiten des Lebens. Mach doch mal Musik. Ich kann kein Instrument. Im Radio. Justin, ich dachte, du spielst Gitarre. Spiele ich? Ja. Bis morgen, Schnarchnase. Ja, ja. Oh. Puh. Oh. So. Wo bitte bin ich jetzt gelandet? Entschuldigung, wo sind wir denn hier? Kommen Sie bloß nicht näher. Ich will nur wissen, wo wir hier sind. Setzen Sie sich mal eine Maske auf. Ich will nur wissen... Maske, Abstand, bitte, das ist doch nicht so schwer. Ja, aber ich wollte doch nur wissen, Schätzlein, wo... da drüben ist ein Stadtplan. Analog. Jetzt mach dich mal weg, du Birne. Okay. Gar nicht schlecht. Also Daumen raus und los. Mit ein bisschen Glück bin ich in 2 Stunden bei Pascal. Sie haben sich an die Straße gestellt, zum Trampen. Ja, ich habe ja schnell kapiert, dass das nicht klappte. Also habe ich gewartet, bis ein Pickup von der Gärtnerei zum Tanken kam. Damit kam ich bis in die Stadt. Das war ein echter Glückstreffer. Der letzte. Danach ging irgendwie alles den Bach runter. Sie, dann also runter vom Pickup? Korrekt. Ja, und dann schnell noch ein paar Primeln in der Gärtnerei klauen? Nee. Was denn? Ich bin weiter. Gegangen. Zu Pascal. Ja? Pascal, ich bin's, Mörtel. Ich denke, du sitzt... Mach die Tür auf! Bleib da stehen, Mann. Komm nicht näher. Ja, sind jetzt alle bekloppt? Ich muss hier pennen, ey. Verpiss dich! Geht's noch? Ich bin dein ältester Kumpel, der, den du in die Scheiße geritten hast. Du hast den Unfall gebaut? Ja, aber du hast den Überfall mit deinen 2 Trantüten geplant und mir den Fahrradjob aufgezwungen. Ja, aber nur, weil ich den Gipsarm hatte. Absolut sicher sollte die Sache sein. Wäre sie ja auch gewesen, wenn du nicht den Unfall gebaut hättest. Ja, da hatten die ihr schickes Video schon gedreht und ein super Foto von mir im Fluchtwagen. Was regst denn du dich jetzt überhaupt so auf? Du bist doch draußen. Ich will aber rein. Es gibt Gewitter diese Nacht. Die Seuche kommt mir nicht in die Bude. Ey, wenn ich jetzt gehe, war's das mit deinem Anteil. Deshalb bist du draußen. Omas Haus wird verkauft. Ich muss den Schatz holen, solange ich noch rankomme. Okay. Okay, du kannst hier pennen. Aber nur, wenn du mir Klopapier mitbringst. Was? Mindestens 10 Rollen. Können wir diesen Teil abkürzen? Ich bin dann Richtung City. Musste laufen, weil ich den Overall und die Maske von diesem Justin an der Tankstelle weggeschmissen hatte. Ja, ohne den Fetzen vor dem Mund, da durfte ich ja nicht mal in den Bus. In der Stadt habe ich Justins Geld für eine Spuckbremse und einen Döner ausgegeben, dann war ich pleite. Früher war ich mal ganz gut im Klauen. Aber wenn die Leute 2 Meter Abstand halten, geht das nicht. Hartes Leben. Eben. Musste ich mir was anderes einfallen lassen. Entschuldigung. Hey, Sie da. Bei den Chips? Meinen Sie mich? Jo, Sie. Warten Sie bitte draußen. Es dürfen sich nicht mehr als 3 Kunden im Shop aufhalten. Okay. Bitte überfallen Sie diese Tankstelle erst, wenn Sie an der Reihe sind. Wollen Sie nun rein oder nicht? Gleich. 3 dürfen rein, 2 sind drin. Worauf warten Sie? Ich warte draußen. Nun? Bis alle draußen sind. Sie nehmen es ja ganz genau. Ich lasse Sie vor. Sauber. Nur jetzt gehört der Shop Ihnen ganz allein. Danke. Das ist ein Überfall. Geben Sie mir das Bargeld aus der Kasse. Können Sie nicht lesen. Bitte zahlen Sie kontaktlos. Bargeld war gestern. Nur noch Kartenzahlung. Guten Tag. Ein paar Scheine werden ja wohl da sein. Nicht mal Kleingeld. Und Trinkgeld gibt auch keiner mehr. Tut mir leid. Jo, mir auch. So, und jetzt machen Sie Platz für die Kunden. Und für Sie, die 3? Ja. Lotto der Getränke. Geld her, das ist ein Überfall. Lass den Scheiß und verpiss dich. Ich habe eine Waffe hier in der Tasche, also her mit der Kohle. Mann, wir haben alle ein Problem. Das wird nicht besser, wenn du hier einen auf Arschloch machst. Denk an die Waffe und gib mir das Geld. Welche Waffe genau? Bist du lebensmüde? Vor allem bin ich nicht doof. Also, Beretta, Browning, Colt. Heckler und Koch. Ja. Aha. Oder vielleicht eine Alpha Combat. Ja. Oder Remington. Also die Alpha war jedenfalls immer meine Lieblingswaffe. Die Combat, nicht die Defender. Das Ding, was deine Jackentasche ausbeult, ist dein Zeigefinger, das sieht ein Kind. Wenn das eine Schusswaffe wäre, wäre der Lauf länger und ich würde das Korn erkennen, über das du das Ziel anvisierst, bevor du abdrückst. Aha. Außerdem hättest du den Griff in der Hand. Deine Faust wäre also mindestens doppelt so groß, wie wenn sie leer ist. Es ist kein Zeichen von Schwäche, keine Waffe zu haben, aber es ist sehr dumm, so zu tun, als hätte man eine, während man tatsächlich unbewaffnet ist. Du spielst ein gefährliches Spiel, Kleiner. Sorry, ich geh dann besser. Ja. Warte. Die Kioskbesitzerin hat Ihnen 10 Euro geschenkt? Die hat kapiert, wie scheiße es mir ging. Und dann? Ich dachte natürlich, mit den 10 Euro kaufe ich schnell Klopapier und dann zurück zu Pascal. Aber die Supermärkte waren leer. Kein Klopapier, nicht mal Taschentücher, keine Müsli-Riegel, kein Bier. Voll krass. Herr Maurer, ich lebe seit Wochen in dieser Welt. Ich weiß, wie sie aussieht. Und dann sind Sie das erste Mal zu Herrn Köpke? Ich wollte in ein Hotel. Ein Badezimmer und ein weiches, großes Bett. Ganz für mich. Dafür brauchte ich Geld. Die leichteste Art, ohne Gewalt schnell an Geld zu kommen, ist Betrug. Ah. Am besten alte Leute. Enkeltrick oder sowas. Aber dann war es viel einfacher, weil an jedem Laternenpfahl so ein Zettel hing, dass Freiwillige für alte Leute einkaufen gehen. Ich habe so einen Zettel abgerissen und mitgenommen. Toll. Bin also in so ein Wohngebiet. Spießig, nicht arm, nicht reich. Hab den Oma-Kompass angeworfen und nach sauberen Fenstern im Erdgeschoss mit Gardine und Blümchen Ausschau gehalten. Was singt und zwitschert in der Weißdornhecke? Falali, falalu. Ach, wenn ich nur mein feines Ferngläschen hätte. Tirili und tralali. Ah, der Sound der einsamen Alten. Kürkläschen daneben. Was sagt das Klingelschild? Falali. Hausmann oder Köpke? Wo kommt denn das her? Aha, rechtes Fenster. Also Köpke. Ja, bitte? Hallo. Herr Köpke, ich komme von... Kommen Sie nur herein, junger Mann. Moment, Moment. Der Mann hat Sie einfach so reingelassen. Ich hatte den Zettel vom Laternenfall dabei. Wollte ihm anbieten, für ihn einkaufen zu gehen. Aber er hat mich in die Wohnung gezerrt, bevor ich auch nur Piep sagen konnte. Nun, junger Mann, was darf ich Ihnen anbieten? Einen Kaffee? Ich habe allerdings nur koffeinfreien, da das Herz, wissen Sie. Ich müsste dringend zum Arzt, aber ich gehe da nicht hin, wegen der Seuche. Gerade beim Arzt sitzen doch die ganzen Leute mit diesem Virus. Nein, nein, nein, nein, nein. Das ist mir zu gefährlich. Gern. Und vielleicht... Machen Sie doch mal den Mundschutz ab. Ich kann Sie ja gar nicht verstehen. Aber ist das nicht gefährlich? Na, sehen Sie, das ist ja viel besser. So, tja, nehmen Sie Platz. Ich setze mal schon den Kaffee auf. Übrigens, Gebäck ist hier in der Dose. Greifen Sie schon mal zu. Das ist vernünftig, dass Sie nicht rausgehen. Ist sicherer. Ich könnte für Sie einkaufen gehen. Sehen Sie, wir bieten das allen älteren Leuten an, damit sie... Es ist so schön, dass Sie da sind, junger Mann. Wissen Sie, ich habe seit Wochen keinen Menschen mehr gesehen. Ach, und das mit dem Einkaufen, das ist ja nett von Ihnen. Aber das tut doch schon die Frau Ösal aus dem zweiten Stock. Ich lege ihr die Liste auf die Fußmatte, ja, und sie stellt die Tüten dort ab. Ach Gott, ich brauche ja auch nicht viel. Eigentlich fehlt mir nichts, nur die Menschen. Naja, meine Tochter kommt nicht, weil sie mich nicht anstecken will. Und mein Sohn, ach Gott, der wohnt in London. Das ist jetzt wie im Krieg. Die lassen ihn nicht über die Grenze da. Naja, die Cafés sind geschlossen. Da habe ich sonst montags, mittwochs und freitags einen Kaffee getrunken. Aha. Das klingt ja gut. Und meine Bekannten getroffen. Dienstag und Donnerstag habe ich meine Cousine besucht. Die wohnt im Heim, aber das ist ja jetzt für Besucher geschlossen. Sie sind der erste Mensch seit... Ach Gott, seit wann denn? Ach, weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Ich weiß genau, was Sie meinen. Aber Sie könnten doch mal spazieren gehen. Da treffen Sie ja auch Leute. Ich bin nicht so gut zu Fuß. Und dann dieses Aprilwetter. Jetzt die Hitze, nachher Regen. Sehen Sie mal. Sehen Sie, wie sich das da zuzieht. Also wenn Sie irgendwas brauchen, was die Frau Ösal Ihnen nicht mitbringt, weil das vielleicht zu schwer ist, das könnte ich ja dann besorgen. Dann könnte... Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber ich brauche wirklich nichts. Erzählen Sie mir von sich, junger Mann. Was tun Sie, wenn Sie nicht gerade einen alten Herrn mit Ihrer charmanten Gesellschaft beglücken? Ich? Also, zuletzt habe ich Nistkästen gebaut. Oh, wie wunderbar. Wir hatten ja früher auch einen Garten. Und da waren ganz viele Vögel. Meisen, Stare, Spatzen. Sogar der Zaunkönig hat in der Hecke gebrütet. Naja, hier in der Stadt ist das leider ganz anders. Sie trinken doch bestimmt einen Likör mit mir, oder? Ja. Wissen Sie, ich trinke nie allein. Nie. Das ist eine goldene Regel, die noch von meiner eigenen Großmutter stammt. Ja, aber in Gesellschaft, nicht wahr? Prosit. Prost. Junger Mann. Was bauen Sie denn noch außer Vogelkästen? Und Haben Sie eine Freundin? So ein stattlicher junger Kerl wie Sie hat doch bestimmt eine große Liebe. Zurzeit nicht. Oh, jetzt ist da die Kür alle. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Ich hol uns doch mal den Pastis aus dem Kühlschrank. Was hinkt uns mit? Kein Problem. Da weiß schon, Herr Kranz. So, jetzt muss doch hier irgendwo. Hier vielleicht. Bingo. 50, 100, 150, 200. Das ist doch schon mal was. Sie sind also von Herrn Köpke eingelassen worden, aber dann lief es irgendwie aus dem Ruder. Haben Sie zu dem Zeitpunkt schon geplant, später wiederzukommen, weil der Mann Ihnen kein Geld gegeben hat? Ja, genau. Und weil er so unverschämt war. Er bittet mich erst herein und beleidigt mich dann voll krass. Wieso? Was hat er genau gesagt? Ja, so alles Mögliche. Meine Klamotten fand er scheiße, den Haarschnitt auch. Und faul hat er mich genannt. Obwohl Sie ihm angeboten haben, für ihn einkaufen zu gehen? Ja, Schweinerei. Ja, die Frau Ösal, wissen Sie, die hat's auch nicht leicht. Der Mann ist gestorben. Oh, Gott hab ihn selig. Ja, Prost. Jetzt sitzt sie da mit ihren Kindern und dem winzigen Einkommen. Ich bin ja froh, dass sie für mich einkaufen geht. Das zahle ich ihr nämlich. 2 Euro pro Einkauf. Die ist stolz. Die wollte erst gar kein Geld annehmen. Aber das Einkaufen, habe ich gesagt, das nehme ich nur an, wenn ich ihr dafür etwas geben darf. Da war sie nachher einverstanden. Sie können sich nicht vorstellen, was die für 2 Euro alles kauft. Und sie lädt mich 2-mal die Woche zum Essen bei ihnen ein, damit die Kinder auch einen Opa in der Nähe haben, sagt sie. Na gut, sage ich, aber nur, wenn ich was bezahlen darf. Und dann gebe ich jetzt auch noch was dazu. 1 Euro. Oder auch mal 2. Die arme Frau muss ja auch was zum Leben haben. Was kann eine Fluglotsin schon groß verdienen? Und dann hat er gegen die Nachbarin gehetzt, weil die verarmt und alleinerziehend ist. Boah, also du, Frau Hagedorn, dieser Köpke, das war eine richtige Giftspritze. Wissen Sie, junger Mann, ich kann von meiner Rente leben und muss nicht mehr fürs Alter sparen. Ich bin alt und danach kommt nichts mehr, wofür ich noch Geld bräuchte. Meine Kinder verdienen selber gut, denen muss ich nichts hinterlassen. Gebe ich lieber dieser Familie ein paar Mark. Geizig war der Alte, meine Fresse. Also sowas haben Sie noch nicht gesehen. Nicht mal ein Glas Wasser wollt ihr mir geben, obwohl es so heiß war. Sie haben aber zu dem Zeitpunkt noch keine Gewalt angewendet. Ich war drauf und dran, ihm eine zu scheuern. Und als er mich dann zur Krönung des Ganzen noch verflucht hat mit Finsternis und ewiger Verdammnis, gruselig. Und Prosit! Prost! Amen. Ja. Halleluja. Genau, lecker. Oh. Hätten Sie vielleicht noch einen für mich aus dem Kühlschrank? Aber natürlich, junger Mann. Oder möchten Sie noch einen Kaffee? Nee, danke. Aber dann habe ich auch noch Stimmen gehört. Also da hat es gespukt oder sowas. Sicherlich. Was hast du getan? Enttäusche nie jemanden, der es gut mit dir meint, mein lieber, lieber Mörtel. Entschuldigung, Oma. Ich hab das kurz verdrängt. Hier. 50, 100, 150, 200. Alles wieder zurückgegeben. Zufrieden? Na also... Wo kommst du denn her? denn dein Herrchen? Hm? Bist du ganz alleine? Wie ich. Wenn du mir nicht ans Bein pinkelst, dann darfst du ein Stück mit mir gehen. Einverstanden? Okay. Na, dir macht's vermutlich nichts aus, unter der Brücke zu pennen. Aber ich hab da keinen Bock drauf. Ich will ein Bett. Am liebsten noch eine Dusche, aber auf jeden Fall ein Bett. Oder eine Couch. Da hinten. Unter dem Carport. Ist das nicht ein Wohnwagen? Was meinst du? Tür ist zu, verdammt. Da ist doch ein Fenster gekippt. Psst. Aus. So ist brav. Ey, wo bin ich denn hier gelandet? Was? Kiloweise Nussmischung? Dosenfisch? Dosenfleisch? Pumpernickel? Müsliriegel? Milchpulver? Kokosöl? Wo zum Teufel sind die Chips? Ach du Scheiße. Echt jetzt? Eine Gasmaske? Axt? Wow. Hey, zieht der Typ in den Krieg oder was? Ohoho. Na bitte. Salami. Und zur Feier des Tages. Mann, wo sind wir? Psst, leise. Was ist denn jetzt los? Wieso halten wir? Wo sind wir überhaupt? Oh Mann, überall nur Bäume. Scheiße, scheiße, scheiße, scheiße, scheiße. Raus hier! Ich kann das erklären. Ich wollte doch nur... Was hast du in meinem Wohnwagen zu suchen, ne? Du Stück Dreck. Ich wollte nur die Nacht im Trockenen verbringen. Und dich an meinen Vorräten satt fressen, ja? Sorry, ich wusste doch nicht, dass das alles... Wahnsinn wie dich. Zerquetsche ich schon vorm Frühstück. Ich habe mich lange genug auslachen lassen. So, und jetzt ist die Katastrophe da. Ja? Die Zivilisation ist am Marsch. Und schon willst du bei mir schmarotzen? Oh, es... Ist nicht so, wie es aussieht. Für dich sieht's dunkel aus, Schmarotzer. Sa! Fertig. Mit dir bin ich fertig, da. Sa! Na? Du bist ja niedlich, hm? Willst du mit? Mit denn komm? Komm! Hopp, hopp! Hund? Hallo? Wo bist du? Hund? Auch weg. Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier. Hallo? Hä? Keiner drin. Hey. Der Schlüssel steckt? Ich könnte ja einfach... Na los, Mörtel, nimm die Karre und dann nix sie weg, bevor du hier noch Stunden rumstehst in den nassen Klamotten. Los. Hä? Was ist denn jetzt? Habe ich ein Handy? Geil. Ja? Du bist sowas von tot. Ich lass die Karre doch stehen, sobald ich sie nicht mehr brauche. Der Wagen interessiert mich nicht. Was dann? Na, der Stoff, selbstverständlich. Mein Stoff. Stoff? Du, zu wem gehörst denn du? Ludwig? Dragon? Wer will uns aus dem Markt verdrängen? Moment mal. Fuck. Ist das Crystal? Boah, das sind ja bestimmt 50 Kilo. Das ist ja bestimmt eine Million wert. Ich sag dir, was jetzt geschehen wird. Ja? Du wirst in 30 Minuten am Treffpunkt sein. Ich weiß nicht mal, wo ich jetzt bin. Das Ziel ist im Navi eingegeben. 30 Minuten, sonst bist du tot. Eine Bedingung. Sonst bin ich mit dem Zeug weg. In deiner Lage stellst du besser keine Bedingungen. Ihr Mann sollte den Stoff irgendwo hinbringen und hat sich die Karre klauen lassen, während er im Wald pissen war. Ich helfe Ihnen, Sie helfen mir. Wie? Ich komme zum Treffpunkt und Sie erwarten mich da mit einer XXL-Packung Klopapier. Anderthalb Millionen Euro, auf die Sie für eine Packung Klopapier verzichtet haben? Ich piss doch nicht den Kartellen ans Bein, da kann ich mich ja gleich selbst erschießen. Nee, Drogen sind was für Selbstmörder. Okay. Lassen wir das mal so stehen. Was wollten Sie mit dem Klopapier? Na, zu Pascal natürlich. Ich brauchte eine Dusche und ein paar Pflaster und Klamotten. Und ich fand das alles so spooky. Dieses Armageddon, wo ich plötzlich drin war. Die Seuche. Alle Leute voller Panik, dass die anderen wie Zombies sind, die einen auffressen wollen. Ich war der einsamste Mensch auf Erden. Ich brauchte einen Kumpel. Und Pascal? Ey, die blöde Kuh hat sich das Klopapier gegriffen und mir die Tür in die Fresse geknallt. Und deshalb sind Sie wieder zu Herrn Köpke? Das war doch viel später. Erst bin ich nach Hause. Also zu dem Haus, in dem meine Oma und ich gewohnt haben. Richtig, Sie wollten die Beute holen. Ja, war aber nicht da. Das Bild, wo ich die Scheine hinter versteckt hatte, fehlte. Ich habe gehofft, dass Oma das mit ins Heim genommen hatte, weil es ja ihr Lieblingsbild ist. So ein Bergsee mit Hirsch. Ich musste also zu Oma. Unheimlich war das in dem leeren Haus. Meine Sachen, alle weg, hatte Oma ja geschrieben, dass sie die eingelagert hat. Aber das, was sie nicht mit ins Heim nehmen konnte, war noch da. Also ihre Möbel, Bilder, sogar die Vorräte im Kühlschrank. Warum hat Ihre Oma den Haushalt denn nicht aufgelöst? Hatte keine Zeit, wegen dem Unfall. Was für ein Unfall? Hüfte. Ist auch aufgefallen. In dem Alter, das dauert doch ewig. Also in ihrem Haus, das war echt gruselig. Als wäre sie von einer Sekunde auf die andere verschwunden, wie weggebeamt. Gut, nächster Tag. Der Zutritt ist unbefugten leider nicht gestattet. Was heißt hier unbefugt? Ich muss dringend zu meiner Oma. Ja, steht alles da auf dem Plakat. Wegen der Ansteckungsgefahr kommt hier gerade keiner rein. Aber es ist echt wichtig, dass ich... Keine Ausnahme. Ja, das ist abgeschlossen. Ist aber wichtig. Bleibt aber abgeschlossen. Könnten Sie Frau Windscheid sagen, dass sie ans Fenster kommen soll? Dann kann ich ihr wenigstens winken. Haben Sie kein Handy? Nee. Moment. Frau Windscheid, ja. Hier ist ein junger Mann, der will, dass Sie ans Fenster kommen. Ja, genau. Ja, das sage ich Ihnen. Ja, super, danke. Wiederhören. Sie kommt. Da links. Na toll. Und jetzt? Tino! Hier bin ich! Im zweiten Stock! Oma? Ja! Hallo! Oh, ich hab dich so vermisst. Oh, und dann musst du auch noch alleine umziehen. Ich hätte dir so gern geholfen. Ach. Wie schön, dass du da bist, mein Junge. Hast du Freigang? Ja, genau. Leider darf ja niemand reinkommen. Aber es ist so schön, dich zu sehen. Oh, Oma. Ich komm wieder. Versprochen. Gute Nacht. Okay, von außen komme ich nicht ran. Zweiter Stock ohne Balkon, keine Chance. Haupteingang ist zu, aber Personal muss rein. Also beim Schichtwechsel durch die Hintertür. Naja, wenigstens muss ich nicht schleichen. So. jetzt der Hirsch. Tino, bist du das? Wenn nicht, dann muss ich dir den Stock über den Schädel ziehen, du faltiger Drecksack, du! Hast du mich erschreckt? Kommst du deine Beute holen? War der hässliche Hirsch doch noch für was gut? Wieso? Was weißt du? Na, wenn du das nächste Mal was versteckst, pass auf, dass das Bild nachher gerade hängt. Was machst du denn mit dem ganzen Geld? Willst du weg? Sehe ich dich denn gar nicht wieder? Natürlich sehen wir uns wieder. Lass dich mal drücken, mein Junge. Komm. Aber das ist doch so gefährlich, Oma. Die Seuche. Ach, das ganze Leben ist eine Seuche. Pass gut auf dich auf. Du weißt, dass ich dich sehr lieb hab. Ich dich auch, Oma. Tag, wann geht denn der nächste Zug in die Schweiz? Es gibt keine Züge in die Schweiz. Wie jetzt? Die Grenzen sind dicht. Welche Grenzen? Alle. Was ist mit Fliegen? Wir sind die Bahn, wir fliegen nicht. Aber vielleicht wissen Sie ja... Diese Auskunft ist jetzt aber nicht dienstlich, klar? Mhm. Weil ich nämlich offizielle Angaben nur über die Angelegenheiten der Deutschen Bahn machen darf, verstanden? Ist klar. Es gibt keine Flüge. Keine Bahn und kein Flug in die Schweiz? Genau. Und wie lange wird das noch so? Also Propheten finden Sie bei der Bahnhofsmission auf Gleis 1. Willkommen im Hotel Zentral. Was darf ich für Sie tun? Ich hätte gern ein Zimmer. Darf ich Ihren Geschäftsnachweis sehen? Ich bin privat hier. Tut mir leid, aber dann darf ich Ihnen kein Zimmer geben. Für private Reisende gilt ein allgemeines Beherbergungsverbot. Willkommen im Burghotel. Was kann ich für Sie tun? Willkommen im Hotel zum Hirsch. Was kann ich für Sie tun? Herzlich willkommen im Gasthof Schottenhalm. Wie kann ich Ihnen helfen? Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Sind Sie Geschäftsreisender? Hallo, herzlich willkommen im Hotel am Ring. Wie kann ich Ihnen denn helfen? 300. 500 Euro. Ohne Rechnung. Ich darf Sie wirklich nicht aufnehmen. Sind Sie nicht auf die Idee gekommen, sich so einen Nachweis zu beschaffen? Natürlich. In einem Hotel checkt ein Handwerker aus. Also habe ich dem seinen Nachweis für 500 Peitschen abgekauft. Ah. Hat mir eine Nacht in einem weichen Bett eingebracht, eine geile Dusche und eine schicke Glotze. Aber das Frühstück? Katastrophe. Ein Tablett mit zwei pappigen Brötchen und lauwarmem Kaffee haben die mir vor die Tür gestellt. Nein. In dem beknackten Hotel war ich noch einsamer als draußen. Und deshalb sind Sie zurück zur JVA. Ja, bitte? Mein Name ist Tino Maurer. Ich bin vor 4 Tagen ausgebrochen und will jetzt wieder rein. Na, das ist ja mal eine Überraschung. Machen Sie bitte die Tür auf. Wir haben hier absolutes Besuchsverbot. Hier kommt keiner rein, junger Mann. Ja, ich will niemanden besuchen. Ich wohne hier. Wir sind kein Wohnheim, sondern eine Justizvollzugsanstalt. Das weiß ich. Ich sitze hier ein. Tino Maurer, Block 2a. Da könnte ja nur jeder kommen. Ist die Frau Meier im Dienst? Moment mal. Carina, kommst du mal? Hallo, Mörtel. Frau Meier, lassen Sie mich bitte rein. Tut mir leid, Mörtel, aber das darf ich nicht. Im Gegenteil, wir haben die Hälfte der Häftlinge entlassen. Vorübergehend, versteht sich. Entlassen? Verringerung der Belegungsdichte, Schaffung von Quarantäneplätzen für den Notfall. Sicherheitsmaßnahmen wegen der Infektionsgefahr. Aber das ist mein Zuhause! Momentan nicht. Was mache ich denn jetzt? Ich muss zurück zum Dienst, Mörtel. Viel Glück. Sorry. Von einem Sorry können wir uns auch nichts kaufen. Hau ab oder zahl Miete. Hat irgendeine Notschlafstelle offen? Alles zu. Es gibt nichts, außer unserem Wohnzimmer. Und das kostet Miete. Was kostet denn eine Nacht? Eine Pulle Shampoos. Ja, und einen schönen Schnaps. Ich hab keinen Schnaps und auch keinen Shampoos. Na, dann geh halt welchen besorgen, würde ich sagen, oder? Wie wär's mit 500 Euro als Miete? Ich will jetzt nicht mehr los bei dem Regen. Hier. Ist bestimmt Falschgeld. Nee, ist echt. Zeig mal. Und? Sieht gut aus. Na dann. Wodka, der Herr. Oh ja. Du bist ein prima Kerl, Mörtel. Schlaf gut. Komm doch sonst hier zwischen uns. Hier ist warm. Echt? Danke. Ich bin so froh, dass ich bei euch bleiben darf. Ja. Mach leise, sonst wacht er noch auf. In welcher Hosentasche hat er die Kohle? Muss er halt suchen. Es gibt doch nur zwei. Was machst du denn da? Ja, du schlaf weiter, Mörtel. Ist alles gut. Alles gut. Ich hab's. Ich lass ihm einen Schein da. Oder zwei. Was? Wieso das denn? Na, der Kleine ist ein armes Schwein. Armes Schwein, der ist reich wie ein Scheich. Naja, jetzt nicht mehr. Ey, ich lass ihm das Benjo da. Was? Warum? Ja, dann kann er sich in die Fußgängerzone stellen. Na gut, wenn du meinst. Was wünschen Sie? Ich möchte mich stellen. Das Präsidium ist nur für Notfälle geöffnet. Für alle anderen Fälle haben wir im Internet ein Portal eingerichtet, wo Sie Anzeigen erstatten, Hinweise auf Straftaten geben oder Auskünfte anfragen können. Ich sagte, dass ich ein Krimineller bin und mich stellen will. Dann verraten Sie mir mal Ihren Namen. Tino Maurer. Moment. Ach ja, hier, ausgebüxt vor 4 Tagen. Ihre Haft wird ausgesetzt. Sie bekommen Bescheid, sobald Sie sich wieder in der JVA einfinden müssen. Ich bin aber jetzt kein Kleinkrimineller mehr. Ich habe eine Straftat begangen. Welche? Das möchte ich dem zuständigen Kommissar selber sagen. Lassen Sie mich rein. Solange Sie mir nicht sagen, um was es sich handelt, weiß ich ja gar nicht, wer zuständig ist. Drogen. Ich habe 50 Kilo Crystal Meth vertickt. Zu wem? Dragon oder Ludwig oder so. Gut, wir haben ja Ihre Personalien, es meldet sich dann jemand bei Ihnen. Was? Sie lassen mich einfach so laufen? Wenn Sie nicht mindestens einen Mord begangen haben, interessiert sich momentan keine Sau für Sie, kapiert? Aha. Und deshalb haben Sie Herrn Köpke getötet? Ich hatte mit ihm ja noch eine Rechnung offen. Also dann erzählen Sie mir jetzt mal ganz genau, was gestern bei Herrn Köpke passiert ist. Also, es war grauenhaft. Was wollen Sie denn schon wieder her? Sie nehmen jetzt Ihren Fluch zurück, Sie alter Hexer, damit mein Leben wieder normal wird. Zu Schanden sollst du werden, wenn Speer und Streitaxt des Herrn deine Gebeine zerschmettern. Bist du still, du alter Schwarzmagier! Vertreten wirst du wie Gewürm und niemand wird deiner Seele gnädig sein. Hast du immer noch nicht genug? Na dann schau mal, wie dir das gefällt. Und dann haben sie ihm das Kissen aufs Gesicht gedrückt, weil er ein Magier war. Erst hat er noch ein bisschen gezuckt, aber dann war Ruhe. Warum sind sie in der Wohnung geblieben? Naja, irgendwo musste ich ja pennen. Warum nicht da? Aha, so abgebrüht sind Sie nicht. Frau Hagedorn? Was ist denn, Jochen? Der Obduktionsbericht. Sie lassen mich doch jetzt hier nicht allein. Wir machen eine kleine Pause. Ah, der Obduktionsbericht ist ein wenig überraschend, Herr Maurer. Wie? Überraschend? Er widerspricht Ihrer Schilderung des Tathergangs. Dann stimmt er nicht. Unser Rechtsmediziner ist ein erfahrener Mann. Und wenn er schreibt, dass Herr Köpke an einem Herzinfarkt gestorben ist, weil er seit einigen Tagen seine Medikamente nicht mehr eingenommen hat, dann stimmt das. Aber da müssen doch Fasern vom Kissen sein. Nicht in der Lunge. Dann hat er nicht richtig nachgeschaut. Warum haben Sie uns diese wilde Geschichte erzählt, Herr Maurer? Sie müssen mich einsperren. Warum sollte ich das tun? Ich habe so viel schlimme Sachen gemacht, diesen Handwerker im Duschraum niedergeschlagen, bin aus dem Knast ausgebrochen, habe eine Tankstelle und einen Kiosk überfallen, Drogen transportiert, habe die Beute aus dem Bruch geholt, bin eingebrochen. Bei Herrn Köpke. Wollen Sie mir erzählen, wie es wirklich war? Ach, da sind Sie ja wieder, junger Mann. Wie schön. Bei Ihrem letzten Besuch sind Sie gegangen, ohne sich zu verabschieden. Das tut mir leid, Herr Köpke. Aber ich musste dringend weg. Naja, jetzt haben Sie aber hoffentlich mehr Zeit mitgebracht. Bitte, nehmen Sie Platz. Und die Frau Özal hat mir heute früh einen Kuchen vor die Tür gestellt, als hätte sie gewusst, dass ich einen so netten Besuch bekomme. Ich muss gestehen, dass ich nachgeschaut habe, ob mein Geld noch in der Schublade ist, als sie so plötzlich verschwunden waren. Es tut mir leid, dass ich Ihnen diese Schlechtigkeit unterstellt habe. Also, was war denn so dringend? Angefangen hat es mit einem Brief von meiner Oma. Bei ihr habe ich gewohnt, bevor ich ins Gefängnis kam. Ja, da gucken Sie, ne? Ich bin vor 4 Tagen aus dem Knast ausgebrochen. Und dann habe ich dem Köpke den ganzen Kladderadatsch erzählt, weil dann hätte der bestimmt Mitleid mit mir und so. Ja, bestimmt. Oh, naja, und so bin ich wieder hier bei Ihnen, Herr Köpke. Ich kann nicht nach Hause, nicht zu Oma ins Heim, nicht zu Pascal, nicht mal im Knast nehmen Sie mich wieder auf. Da haben Sie aber ein Abenteuer erlebt, Herr Mörtel. Ja, und wo wollen Sie denn nun hin? Das ist ja das Problem. Nun, ich würde Ihnen ja gern helfen, aber ich habe so meine Eigenheiten. Ich geistere nachts durch die Wohnung, wenn ich nicht schlafen kann. Und da kann ich keinen Mitbewohner gebrauchen. Klar. Ja, aber wenn Sie wenigstens mal ins Bad möchten? Ich riech wohl nicht so gut wie. Ziehen Sie nach dem Bad den Fortemantel an. Da steht auch die Waschmaschine und der Trockner. Ich lege Ihnen meinen alten Sportanzug aus. Danke. Als ich aus dem Bad kam, lag er da. Sie haben keinen Notarzt gerufen. Seine Armbanduhr war beim Sturz stehen geblieben. 15 Uhr und 27 Minuten. Ich hatte den dumpfen Knall sogar gehört, aber gedacht, das wäre aus dem ersten Stock gekommen. Vielleicht, wenn ich nachgeschaut hätte... Sie hätten ihm nicht helfen können. Er war sofort tot. Er hat nicht gelitten? Nein. Gott sei Dank. Und wie geht's jetzt weiter? Im Fall der von Ihnen gestandenen Taten werden jetzt Verfahren eingeleitet. Der Ausbruch aus der JVA, Einbruch, Sachbeschädigung, da kommt eine Liste zusammen. Sie bekommen dann Bescheid von den zuständigen Dienststellen. Dann brauche ich noch eine ladungsfähige Adresse von Ihnen. Haben Sie mir nicht zugehört? Ich muss Sie jetzt jedenfalls bitten, das Präsidium zu verlassen. Aus Sicherheitsgründen ist nur Befugten der Aufenthalt in diesem Gebäude gestattet. Da Ihre Aussage beendet ist, gehören Sie nicht mehr dazu. Aber... Viel Glück, Herr Maurer. Sie werden es brauchen. Baum. Baum. Baum. Baum. Guck mal, Oma. Ich kann schon zupfen. Baum, baum. Ich bin so stolz auf dich, mein Junge. Baum, baum. Was singt und zwitschert in der Weißdornhecke? Falalalali und falalala. Ach, wenn ich meinen tollen Enkel hier hätte. Tirili und tralalala. Ich setze mich natürlich neben dich zu dir. Falalala. Woher holst du für uns beide noch ein Bier. Fa-la-la-la-la. Was singt und zwitschert in der Rotdornhecke? Was singt und zwitschert in der Braundornhecke? Fa-la-la-la und tra-la-la-la. Tiri-li-li und tra-la-la-la. Was singt und zwitschert in der Gelbdornhecke? Was singt und zwitschert in der Blaudornhecke? Tralalali und tralalala. Tiri und tralalala. Sie sind der Enkel von Frau Winscheid, richtig? Hat sich wohl rumgesprochen. Sie sind seit 2 Wochen jeden Tag hier. Hm. Ich möchte Ihnen einen Job anbieten. Was? Als Hilfskraft. Putzen, desinfizieren, den Bewohnern das Essen aufs Zimmer bringen. Wegen der Hygieneregeln müssten Sie aber im Haus wohnen. Wann kann ich anfangen? Und wenn Sie erstmal drin sind, dürfen Sie das Haus nicht mehr verlassen. Sicherheitsvorschrift. Freiheit wird überschätzt. Oma, ich komme! Juhu! Sie hörten Der Ausbruch von Jutta Profeit. Mörtel, Hendrik von Bülzingslöwen. Oma, Ellen Hellwig. Dana Hoffmann als Hauptkommissarin Hagedorn. In weiteren Rollen Laila Abdullah, Paulina Bittner und Margareta Breitkreitz. Henning Peker, Benjamin Ratschaipur, Nora Schulte und Hilmar Eichhorn als Herr Köpke. Dramaturgie Stefan Kahnes. Musik und Komposition Thomas Wenzel. Ton Holger Klimchen. Schnitt Christa Grund. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Dunja Arnassus. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks 2021.